Pferde gelten außerdem allgemein als Grasfresser. Die Zähne der ersten Vertreter dieser Gruppe zeigen aber nur geringfügige Spuren von Kanten, die in ihrer späteren Evolution so große Bedeutung erlangen sollten. Ansonsten waren diese Zähne allgemein niedrig und flach mit abgerundeter Kaufläche, womit sie sich gut für den Verzehr weicher, saftiger Blätter, Früchte, Nüsse und Pflanzenschösslinge eigneten. Auch wenn man es heute nicht vermutet, die ersten Pferde waren in den dichten, megathermalen Wäldern des frühen und mittleren Eozäns zu Hause. Die kleinen Tiere konzentrierten sich darauf, die nährstoffreiche Bedecktsamer-Vegetation anzuknabbern. Damit machten sie für sich das Beste aus den Waldböden, die sich von Nordamerika bis nach Europa erstreckten. Im späten Eozän und in frühen Stadien des Oligozäns, das heißt vor rund 32 bis 24 Millionen Jahren, wurden die Kontinente trockener und an vielen Stellen wuchsen sandige Graslandschaften heran. Entsprechend veränderten sich die neuen Pferdetypen oder Equidae. Vor 40 Millionen Jahren erschien Mesohippus, das mittlere Pferd, in Nordamerika auf der Bildfläche. Jetzt konnten sich Tiere nicht mehr darauf verlassen, dass der Wald Schutz vor der wachsenden Gefahr durch natürliche Feinde bot. Aber mit seinen längeren Beinen war Mesohippus in der Lage, auf den immer größeren offenen Flächen schneller und über weitere Entfernungen zu laufen. Mit einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern war das neue Pferd immer noch relativ klein, aber es hatte Mahlzähne mit scharfen Leisten, mit denen es die ersten rauen Gräser, die zu jener Zeit auftauchten, zerkleinern konnte. Das Gleiche sieht man auch in Ginas Untersuchungen der Abnutzungsspuren. Jetzt waren alle Voraussetzungen für den Aufstieg der modernen Pferde gegeben, und vom Miozän bis zum Pleistozän, als die heutige Gattung Equus auf der Bildfläche erschien, wurden die Pferde immer größer. Ihre Füße bildeten zunehmend den einzelnen Zeh heraus, der für heutige Pferde charakteristisch ist, und im Gebiss wuchsen hohe, mit Kanten versehene, hypsodonte Backenzähne, die sich ideal zur Verwertung der C4-Pflanzen in den sich immer weiter ausdehnenden Graslandschaften jener Zeit eigneten. Pferde waren zwar bis ins Pleistozän in der Lage, zwischen Blättern und Gräsern als Nahrung zu wechseln, und in den Steppen Zentralasiens tun sie dies bis heute. Insgesamt ist der Trend zu schnell laufenden, an Graslandschaften angepassten Tieren aber am Gebiss der Tiere eindeutig zu erkennen. Für diesen großen Übergang waren Landbrücken zwischen den Kontinenten von großer Bedeutung. Über sie konnten neuartige Pferde wiederholt zwischen Amerika, Europa und später auch Asien hin und her wechseln und damit die wachsenden Graslandschaften bestmöglich nutzen. Solche Veränderungen hatten aber nicht nur Einfluss auf die Lebensgemeinschaften der Säugetiere, die außerhalb der Tropen geblieben waren. Auf der ganzen Welt strömen viele Menschen in die Zoos, um die so eigenartig geformten Giraffen zu sehen. Mehrere giraffenartige Tiere tauchten im Miozän erstmals auf, darunter der kleine Giraffocerix in Indien. Sie streiften durch Afrika und Eurasien, und vor 14 bis 10 Millionen Jahren erkennt man an ihnen eine recht schnelle Entwicklung in Richtung immer längerer Hälse. Die Landbrücken zwischen den Kontinenten verhalfen auch ihnen zu einer weiten Verbreitung. Außerdem eröffneten sie den Tieren eine Ausweichmöglichkeit, wenn in ihrem bisherigen Lebensraum die Nahrung knapp wurde.